einen Tag im jungen Frühling fing ein wunderschönes Märchen an. Zum ersten Mal fand ich die Liebe, als er mich in seine Arme nahm. Der erste Kuss, so schüchtern und so zärtlich, hat unsere Herzen einander zugetan. Und so begann der Traum der erste Liebe, den ich nie mehr vergessen kann. Unsere Liebe, die behutsam erste Knospen trieb. Sie wuchs heran zu voller Blüte, als das Jahr den Sommer uns beschied. Jedoch der Herr fort mit seinen Stürmen, was einst im Frühling so unbeschwert begann. Und so zerbrach der Traum der erste Liebe, den ich nie mehr vergessen kann. Nie mehr vergessen kann.